Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Und herzlich willkommen, liebe Öffentlichkeit. Öffentlichkeit? Das ist ja so etwas wie das Medienpublikum. Ich sage lieber, sehr geehrte Zuhörende. Und ich freue mich natürlich, dass Sie uns wieder zuhören. Verstehe. Manchen gefällt das Wort Öffentlichkeit nicht, weil sie dabei an eine Arena von fremden Leuten denken, wie in den sozialen Medien. Und alle sind dabei, wenn man zum Beispiel gerade etwas Komisches macht. Genau. Wir fühlen uns anders, wenn wir wissen, dass wir ein großes Publikum haben. In der Öffentlichkeit haben manche genau deshalb lieber weniger Spaß. Denn der ist für andere vielleicht einfach nur Unsinn. Aber muss das denn so sein? Oder ist in aller Öffentlichkeit noch Platz für Verrücktes? Diskutieren Sie mit uns. Lieber ganz ohne Publikum sind die meisten Sprayer aktiv. Sie machen, oft nachts, Graffitis an Wände, Züge und mehr. Wann und wie ist diese Kultur von den USA nach Deutschland gekommen? Tobias Krone hat mit den Pionieren gesprochen. So viele Farben wie bei einem Graffiti sind auch hier auf dem Teller. Mit uns lernen Sie nämlich die Namen von verschiedenen Früchten aus Deutschland und der Welt. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Zum Start drei Texte über ein Dorf, ein Getränk und einen Ort im Universum. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. Welche Farbe wird der Turm haben? Turm aus 3D-Drucker soll Dorf helfen. Was tut man, wenn in einem Dorf fast keine Menschen mehr leben? Man baut dort den höchsten mit einem 3D-Drucker gedruckten Turm der Welt. Das ist eine Idee der Kulturstiftung Nova Fundación Origen. Mit dem ambitionierten Projekt will sie den kleinen Ort Moulins mit weniger als 20 Einwohnerinnen und Einwohnern im Schweizer Kanton Graubünden retten. Geplant ist, dass der 23 Meter hohe weiße Turm ein Ort für Kulturevents wird und Besucherinnen nach Moulins bringt. An dem Pionierprojekt nehmen die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und mehrere Firmen teil. Die Turmoptik soll an die Tradition der Zuckerbäcker aus Graubünden erinnern. Ihre Torten waren filigrane kleine Zuckertürme. In diesen Wochen soll man den fertigen Turm zum ersten Mal besichtigen können. Welche Farbe wird der Turm haben? Der 23 Meter hohe Turm wird weiß sein. Text 2. Wann haben die Besucherinnen und Besucher auf dem Oktoberfest noch mehr Bier getrunken? Deutschland bleibt ein Bierland. München wird ab dem 21. September für rund 2 Wochen zum Bier-Eldorado. Das Oktoberfest beginnt. Besucherinnen und Besucher haben dort letztes Jahr 6,5 Millionen Liter Bier getrunken. Das ist weniger als vor der Pandemie. Denn die Variante ohne Alkohol ist populärer geworden. Trotzdem bleibt Deutschland ein Bierland. Das zeigt eine Untersuchung der Society for the Study of Addiction. Sie identifiziert für verschiedene Länder unterschiedliche Muster beim Trinken. In Deutschland, Österreich und anderen zentral- und westeuropäischen Nationen gibt es einen hohen Bier- und einen niedrigeren Spirituosenkonsum. Menschen in südeuropäischen Ländern wie Frankreich und Italien trinken mehr Wein. Im osteuropäischen Estland, Lettland und Litauen mag man vor allem Spirituosen, Bier aber auch. Wann haben die Besucherinnen und Besucher auf dem Oktoberfest noch mehr Bier getrunken? Im Jahr 2023 haben die Besucherinnen und Besucher des Oktoberfests 6,5 Millionen Liter Bier getrunken. Mehr war das noch in den Jahren vor der Pandemie. Text 3. Was für Tests sind auf dem Areal möglich? Hier üben Astronauten. Die Reise zum Mond beginnt in Köln. Auf einem gigantischen Areal gibt es dort jetzt ein neues Trainings- und Technologiezentrum für Mondmissionen von Astronautinnen und Astronauten, aber auch von Robotern. Sein Name? Luna. In der simulierten Mondlandschaft können Astronautinnen sehr komplexe Situationen realistisch üben. Damit das funktioniert, sind alle Parameter so ähnlich wie auf dem Mond. Die Mikrogravitation genauso wie das Licht oder der vulkanische Sand. Auch Technologietests sind dort möglich. Verantwortlicher für das global einzigartige Projekt ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer. Was für Tests sind auf dem Areal möglich? Technologietests sind auf der simulierten Mondlandschaft möglich. In den Jahren nach der Pandemie ist ein Show-Act aus Deutschland auf der ganzen Welt bekannt geworden. Siegfried und Joy. Die zwei Männer probieren Magie. Sie laden zum Beispiel Unbekannte auf der Straße ein, um bei einem kleinen Spiel mitzumachen. Die Clips produzieren sie oft an öffentlichen Orten, also auf großen Plätzen wie zum Beispiel vor dem Kölner Dom. Ihre ironische Perspektive auf magische Methoden, sie zeigen mehr als deutlich, dass ihr Experiment nicht funktioniert oder eigentlich Unsinn ist. Die Leute auf der Straße können dabei genauso lachen wie die beiden Showstars und ihre Followerinnen und Follower in den sozialen Medien. Und was für manche vielleicht neu ist, auch in Deutschland ist an öffentlichen Orten Platz für Verrücktes. Denn hier haben Menschen spontan ihren Spaß und fast alle sind dabei. Wie fühlen Sie sich an öffentlichen Orten und sind Sie bereit für einen Online-Clip einmal mitzumachen? Bereit? So fragt jemand als Signal, dass es gleich losgeht, zum Beispiel ein Kameramann oder eine Kamerafrau. Und manche machen ganz lustige Videos auch vor Denkmälern. Ein Denkmal ist ein Monument oder eine Skulptur als Erinnerung an eine historisch wichtige Person oder an etwas, das früher passiert ist. Würden Sie ein Tanzvideo vor einem Denkmal machen? Oder wäre Ihnen das total unangenehm? Dann passen vielleicht diese Wörter für Sie. Wiederholen Sie nach dem Signal. Bereit? Kamera läuft. So sagt der Kameramann oder die Kamerafrau, wenn es wirklich losgeht. Gut erkannt. Wer etwas erkennt, sieht, was es wirklich ist. Gut erkannt ist also ein Synonym für genau. Richtig. Mann, ist das peinlich. So rufen Sie etwas dramatisch, oh je, ist mir das unangenehm. Sich zum Affen machen. Machen Sie sich gern zum Affen, dann ist es Ihnen egal, was andere denken. Sie haben Spaß dabei. Andere machen sich unfreiwillig zum Affen. Das ist dann tragisch. Ein Affe ist ein Primat, der mit dem Menschen verwandt ist. Ohne mich. Nein, da mache ich nicht mit. Ohne mich zeigt ihren starken Protest. Vor Scham im Erdboden versinken. Und wenn Sie doch mit dabei sein müssen, wenn sich Ihr Bruder zum Affen macht? Dann versinken Sie vor Scham im Erdboden. So peinlich ist das. Rita spaziert mit ihrem Mann und Neffen durch das Stadtzentrum. Fede, jetzt warte doch mal. Leo ist schon wieder weg. Er war doch gerade noch bei uns. Ach Schatz, der ist ein erwachsener Mann. Er ist bestimmt in einem Geschäft und kommt gleich. Warum hast du denn schon wieder so einen Freizeitstress? Ich? Freizeitstress? Wir wollten doch alle etwas zusammen machen. Und jetzt macht jeder nur das, worauf er Lust hat. Aber ist das nicht der Sinn von Freizeit? Genau das zu machen, worauf du Lust hast? Entschuldigung, dürfen wir Sie ganz kurz stören? Das ist jetzt gerade... Aber sicher, Wie kann ich euch denn helfen? Könnten Sie vielleicht ein Video von uns vor diesem Denkmal machen? Na klar, überhaupt kein Problem. Ja, okay, bereit? Kamera läuft. Fede, mach doch bitte nicht so eine Akrobatik dabei. Schatz, die Kamera muss schon auf der richtigen Höhe sein. Sonst ist das Video doch total schlecht. Aber das ist doch... Und jetzt fangen die auch noch an zu tanzen. Was wird denn das? Super Idee. Ist das ein neuer Internettrend? Gut erkannt. Cool. Aber warte mal. Ich habe da eine Idee. Tanzt mal weiter. Und ich? So wird das Video noch besser. Jetzt tanzt er auch noch. Oh Mann, ist das peinlich. Fede, hier können uns doch alle sehen. Fede, jetzt mach dich doch hier nicht zum Affen. Aber Rita, jetzt ist das Video erst richtig klasse. Und das macht riesig Spaß, hier mal den Kameramann zu machen. Okay, aber ohne mich. Ich gehe, bevor ich hier noch vor Scham im Erdboden versinke. Haben Sie gut aufgepasst? Hören Sie jetzt ein paar Aussagen zum Dialog. Sind Sie richtig oder falsch? Reagieren Sie nach dem Signal. Aussage 1. Ritas Plan war eigentlich, ein Denkmal zu besuchen. Falsch. Eigentlich war der Plan, dass Sie, Ihr Mann Fede und Ihr Neffe Leo etwas zusammen machen. Leo ist aber allein in ein Geschäft gegangen. Aussage 2. Die Videoidee der jungen Frauen ist, dass ihr Kameramann tanzt und sie vor einem Denkmal stehen. Falsch. Ihre Idee ist ein Tanzvideo vor dem Denkmal. Erst später hat Fede die Idee, auch noch selbst beim Filmen zu tanzen. Aussage 3. Ritas Neffe holt Rita vom Denkmal ab und sie gehen ohne Fede. Falsch. Rita geht selbst und sie lässt Fede beim Filmen alleine. Bitte? Sie hören, dieses Bitte war nicht freundlich gemeint. Oft meint man mit einem skeptisch intonierten Bitte Skandal. Das Gespräch danach wird wahrscheinlich kein Spaß. Auch diese Wörter passen in den Kontext von Spaß und Skandalen. Wiederholen Sie. Und wie? Dieser Ruf passt nur als Reaktion im Gespräch. Damit meinen Sie, so sehr. Ausrasten. Wow, hier verliert jemand die Nerven. Rastet eine Person aus, kann sie sich nicht mehr kontrollieren. Weshalb sind Sie zuletzt ausgerastet? Für jeden Spaß zu haben sein. Was für manche zu peinlich und unangenehm ist, stört andere nur wenig. Sie sind für jeden Spaß zu haben. Da hört der Spaß auf. Wenn Ihre Grenze aber erreicht ist, sagen Sie, da hört der Spaß auf. Denn diesen Humor können Sie nicht mehr akzeptieren. Heimlich filmen. Heimlich filmen, da hört für viele der Spaß auf, denn das bedeutet, dass jemand im Geheimen ein Video macht, vielleicht von Ihnen. Fede hat zwei junge Frauen für einen neuen Trend in den sozialen Medien gefilmt. Das war aber nicht das einzige Video, das an dem Tag gemacht wurde. Tja, Fede, das hast du nun davon. Was habe ich? Und wovon? Na, du musstest ja unbedingt die Frauen auf der Straße filmen und mit ihnen herumtanzen. Schatz, wie oft noch? Sie haben mich gefragt. Tja, weißt du, wer nicht gefragt hat? Mein Neffe Leo, der hat dabei nämlich heimlich gefilmt. Und das Video hat er jetzt in unsere Familienchatgruppe gestellt. Echt? Wie cool. Zeig her. Niemals. So etwas schauen wir uns nicht an. Der will doch wie immer provozieren und dass die Leute reagieren, die dann auf dem Video sind. Wir ignorieren das. Also, ich will das sehen. Sieh mal, er hat so einen Filter auf das Video gelegt. Das sieht jetzt wirklich aus wie so ein YouTube-Video. Aha, und wie hat er es genannt? Cooler Onkel filmt und tanzt, während deutsche Karen fast ausrastet. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Deutsche Karen? Schatz, das ist so ein Internetphänomen. Kennst du das denn nicht? Das kommt eigentlich aus den USA. Da gibt es dann ganz viele Videos mit mittelalten, meistens weißen Amerikanerinnen, die sich über total unwichtige Sachen beschweren und sich dabei selbst total zum Affen machen. Bitte? Und ich soll also die deutsche Karen sein? Ich sag das gar nicht. Ich glaube, Leo wollte einfach nur mal ganz im Stil wie dieser Karen-Trend. Jetzt zeig mir mal das Video. Oh oh, da kriegt wohl einer Ärger. Und wie? Ich bin doch keine deutsche Karen. Na gut, vielleicht habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber er kann mich doch nicht einfach so filmen, ohne zu fragen. Und dann auch noch das Video ins Internet stellen. Nur in die Familiengruppe, Schatz. Heimlich filmen geht trotzdem nicht. Ich bin ja sonst für jeden Spaß zu haben. Aber da hört der Spaß auf. Haben Sie gut aufgepasst? Hören Sie jetzt ein paar Aussagen zum Dialog. Sind sie richtig oder falsch? Reagieren Sie nach dem Signal. Frage 1. Was ist Ritas erste Reaktion auf das Video? Ignorieren, kommentieren oder Leo gleich ganz blockieren? Rita möchte das ignorieren. Sie weiß, dass Leo nur provozieren will. Frage 2. Für wen ist Rita mit ihrer Szene vor dem Denkmal eine deutsche Karen? Für Fede, Leo oder andere Leute aus dem Internet? Für Leo ist Rita mit ihrem lauten Ärger eine deutsche Karen. Sein Video heißt also »Cooler Onkel filmt und tanzt, während deutsche Karen fast ausrastet«. Frage 3. Ist Leos Video jetzt auf YouTube, in einer Chatgruppe oder schon wieder aus dem Internet raus? Leo hat das Video in die Familiengruppe gestellt. Es ist also nur innerhalb einer Chatgruppe, Teil des Internets. Huch, was war denn das? So eine kurze, laute Explosion, bei der aber nicht unbedingt etwas kaputt geht, ist im Deutschen ein Knall. Wo und warum knallt es in Ritas Familie? Bevor es mit Akt 3 weitergeht, sind hier noch ein paar Wörter dazu. Wiederholen Sie. Die Aufnahmetaste. Nur wenige Videoaufnahmen beginnen heute noch mit einer Aufnahmetaste. Also einem mechanischen Schalter, der die Aufnahme aktiviert. Jüngere Menschen sagen nämlich, drück auf Aufnehmen. Ältere aber sagen auch bei Smartphones manchmal noch, drück auf die Aufnahmetaste. Da ist etwas dran. Sagt Ihre Gesprächspartnerin etwas Wahres, von dem Sie aber noch nicht zu 100% überzeugt sind, dann können Sie zu Ihrem Argument erst einmal diesen Satz sagen. Da ist etwas dran. Ja, nur... In diesem Kontext bedeutet nur aber. Hier ist jemand also skeptisch oder möchte die andere Person in ihrer Argumentation bremsen. Die Spaßbremse. Und wen oder was bremst die Spaßbremse? Den Spaß natürlich. Diese Person macht also nicht bei Späßen mit, möchte die Party früher verlassen oder sagt Dinge wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Zurückschlagen. Hat man Sie geärgert? Dann schlagen Sie zurück. Tun Sie etwas, was die andere Person auch ein bisschen ärgert. In aller Öffentlichkeit. Damit meint man, so dass es alle sehen können. Die Öffentlichkeit kann aber auch virtuell sein. Rita schlägt zurück und Fede hilft ihr bei dem Plan. Und du bist dir ganz sicher? Zu 100%, Schatz. Drück die Aufnahmetaste. Ja, nur, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, du willst nur mir oder dir oder deiner Familie etwas beweisen. Da ist etwas dran. Als erstes habe ich mich ja auch einfach nur über dieses Video geärgert, das Leo in die Familienchatgruppe geschickt hat. Klar, ich war dann auch irgendwie froh, dass außer ein paar Emojis nichts mehr von den anderen kam. Naja, und so habe ich mir das Video mal ganz in Ruhe angesehen. Und ich musste ehrlich sagen, darauf war ein toller Mann, der einfach Spaß hatte. Und dann war da eine Frau, die eine totale Spaßbremse war. Ach, so schlimm war es doch gar nicht. Doch, doch. Leo hatte mit seiner deutsche Karen-Überschrift schon recht. Es war mir total peinlich zu sehen, wie peinlich mir auf diesem Video alles war. So bin ich doch eigentlich nicht. Oder so möchte ich nicht sein. Verstehe. Später denkt man ja immer etwas anders über die Dinge. Du willst es also wirklich? Wirklich. Und? Aufnahme läuft. Super. Hallo, liebe Familie. Hier ist eure deutsche Karen. Aber heute mit einem ganz anderen Spaß. Das ist eine Konfettikanone. Und damit werde ich heute zurückschlagen. Ihr seht es. Ich drücke hier und dann gibt es so einen kleinen Knall. Und später regnet es Konfetti auf unseren Leo. Und das, liebe Familie, in aller Öffentlichkeit. Freut euch also auf Teil 2. Üben Sie nun. Sie hören Fragen. Was wurde im Dialog dazu gesagt? Reagieren Sie nach dem Signal und sprechen Sie frei. Danach hören Sie eine Modellantwort. Aufgabe 1. Was war Rita später doch noch peinlich? Rita war es peinlich, wie sie in dem Video reagiert hat. Dort sieht sie wie eine Spaßbremse aus, der in der Öffentlichkeit lustige Späße peinlich sind. Aufgabe 2. Wie möchte sie beweisen, dass sie doch keine Spaßbremse ist? Rita plant einen kleinen Spaß mit Leo. Sie will ihn mit einer Konfettikanone überraschen und das heimlich filmen. Später wird sie ihr Video in die Familiengruppe stellen. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Quizshow. Ich freue mich sehr, unsere heutige Kandidatin Frau Lustig begrüßen zu dürfen. Na, hallo! Aber hallo, Sie haben ja Spaß. Mit einer Frau Lustig doch immer. Ich weiß, mein Name bringt zum Lachen. Und das ist doch schön. Sind Sie bereit für unsere erste Frage? Ja, mehr als das. Dann sage ich mal los. Hier ist Ihre erste Frage. Was ruft jemand bei einem Filmset, wenn der nächste Take beginnt? Ist es A, Knall, B, Kamera läuft oder C, und wie? Also einen Knall haben Sie sich hier erlaubt. Aber das war bestimmt kein typisches Startsignal für diese Show. Und von Making-of-Dokumentationen kenne ich nur das. B. Kamera läuft. Richtig. Das hört man oft, wenn eine neue Szene gedreht wird. Weiter zur nächsten Frage. Eine Spaßbremse ist für jeden Spaß zu haben? Hört den Spaß auf oder findet vieles peinlich? Oh, wie bitte? Was sind noch einmal die Optionen? Also die Frage ist, was ist eine Spaßbremse? Ist sie für jeden Spaß zu haben? Nein, also auf keinen Fall. Im Gegenteil. B ist, hört den Spaß auf. Und C, findet vieles peinlich. Ach so. Ja, jetzt verstehe ich. Also eine Spaßbremse findet vieles peinlich. C ist die richtige Antwort. Genau. Und mit Ihnen, Frau Lustig, ist nicht zu spaßen. Sie sind gut. Ich bin hier nicht zum Spaß. Lassen Sie uns weitermachen. Aber gerne. Zur letzten Frage. Wer sich nicht mehr kontrollieren kann, A. rastet laut aus, B. versinkt im Erdboden oder C. nimmt etwas auf. Oh, wow. Das ist ja dramatisch. Aber ich finde die Metapher von B zu extrem. Das bedeutet ja, dass einem etwas total peinlich ist. Man möchte lieber im Erdboden versinken. und nicht mehr zu sehen sein. Genau, so ist das. Und aufnehmen tut man ja auch nichts bei so einem Kontrollverlust. Ich sage, dass A die richtige Antwort ist. Jemand rastet laut aus. Sicher? Sicher. Dieser Person ist in dem Moment wahrscheinlich nichts mehr peinlich. Sie zeigt ihren Ärger. Klar. Und laut. Und vielleicht dürfen Sie gleich ausrasten, aber auf die positive Art. Denn wenn jemand die Kontrolle verliert, reagiert er oder sie oft laut und emotional. A ist richtig. Hurra! Ja! Herzlichen Glückwunsch, Frau Lustig. Sie haben alle Fragen richtig beantwortet. Sie haben gewonnen. Yes! Beim schicken München denkt fast niemand daran. Aber gar nicht weit von der Hauptstadt Bayerns begann die deutsche Graffiti-Ära, eine Revolution. Denn in den 80er Jahren war der Trend aus den USA noch neu. Tobias Krone berichtet. Das gemütliche München, ausgerechnet das war der Geburtsort der deutschen Graffiti-Szene. Genauer gesagt ist es sogar die Region Ostallgäu im Westen der Metropole. Ich bin nicht in München groß geworden, ich bin in Buchloe groß geworden. Das ist im Ostallgäu, eine 10.000 Einwohnerstadt. Und die haben einen großen Wasserturm am Eingang. Also ein Betonbauwerk, das direkt an der Einfahrt ist. Den hatte ich dann nachts bearbeitet. Matthias Köhler, seit Jahrzehnten unter dem Pseudonym Lumit bekannt, ist so etwas wie der Pionier der deutschen Graffiti-Szene. Und das war tatsächlich zwei Tage später in der Zeitung. Und auch plötzlich so die Diskussion, sollen wir nicht den ganzen Turm mal ein bisschen bunter machen und so weiter. Dann habe ich gemerkt, oha, da geht was mit Graffiti. Man kriegt Aufmerksamkeit. So das, was man ja heute unbedingt braucht für alles Mögliche, war damals mit so ein paar Sprühdosen und einer Nachtaktion tatsächlich noch möglich. Zusammen mit 6 anderen Sprayern gelang Lumit in einer Nacht im Jahr 1985 an der idyllischen S-Bahn-Endstation Geltendorf eine europäische Premiere. Das war so eines dieser Rekordwinter. Es war bestimmt an die 15 Grad minus, hat sich angefühlt, was kein Mensch bemerkt hat, weil wir so im Rausch waren, dieses Ding anzumalen. Also Schmerz, Hunger, Durst war da nicht der Fall. Wir waren nur auf Adrenalin, nur malen. Und hatten ja damals keine Ahnung, ob das irgendjemand mitbekommt. Die Presse und die Bahnpolizei bekamen es mit. Und dann langsam auch die damals noch so junge europäische Graffiti-Szene. Ein Whole Train. Ein Zug, der von vorne bis hinten komplett bemalt ist, außen, ja, den nennt man eben ein Whole Train, also einen ganzen Zug. Und das war die absolute Sensation damals, weil es nämlich der allererste europäische, nicht nur der erste deutsche, es war der erste europäische Whole Train. Und selbst in den USA gab es selten Whole Trains, das war immer noch was Besonderes. Sagt Martin Arz. Der Münchner ist Autor des Buchs Street Art München. Und dass ausgerechnet hier in München, Geltendorf, der erste europäische Whole Train dann gefahren ist, das war der absolute Wahnsinn. Die Antwort auf die erste komplett bemalte S-Bahn war dann bald die erste deutsche Sonderkommission Graffiti bei der Bahnpolizei. Der Whole Train hatte für Lumit Folgen. Er musste Sozialstunden leisten. Man gab ihm eine Aufgabe in einer sozialen Einrichtung. Eigentlich eine einfache Maleraufgabe, bei der er für ein Jugendcafé die Renovierung eben gemacht hat. Eigentlich sollte es weiß sein, das Café, was es am Schluss natürlich nicht war. Später sprühte Lumit die Wände von Privatleuten voll. 1993 auch das Badezimmer von Münchens Oberbürgermeister Christian Ude. Und er verdiente damit nicht wenig Geld. Bis heute arbeitet Lumit als Streetart-Künstler. Jedoch ist er nicht der einzige Pionier gewesen, dem eine Sensation gelang. Ein Sprayer unter dem Pseudonym Ray seilte sich 1985 von der Großhesseloher Eisenbahnbrücke im Süden von München ab, um knapp 30 Meter über dem Wasser der Isar eine Comicfigur auf den Pfeiler zu sprühen. Andere, sehr bürgerliche Graffiti-Fans, brachten schließlich das Geld in die Street-Art-Szene. Peter Kreuzer zum Beispiel, ein Volkskundeprofessor. Er startete schon früh eine Fotosammlung für das Stadtarchiv. Lumit hat noch eine These, warum alles in München begann. Es ist besonders kunstaffin. Die Leute gucken immer nur so saubere Städte. Aber wenn du in einer Stadt mit so vielen Pinakotheken wie wir haben, Haus der Kunst, wirklich Dinge, die auf Ästhetik Wert legen, auch ein Stadtbild, das auf Ästhetik Wert legt, das prägt doch als Maler. Flecken, Müll, Fett. Manchmal kann man Kunst nicht sofort erkennen. Unsere Autorin beobachtet, dass manche Deutsche dann ziemlich speziell reagieren. Deutschland, das Land der Dichter und der sehr genauen Reinigungsfachkräfte. Vor einigen Jahren hat eine Reinigungsfachkraft in einem Dortmunder Museum das Werk eines Künstlers zerstört. Sie sah an Martin Kippenbergers Installation, wenn's anfängt, durch die Decke zu tropfen, Flecken und fing an zu putzen. Wahrscheinlich wollte sie etwas Gutes tun, doch sie beschädigte so ein Werk im Wert von 800.000 Euro. In Düsseldorf reinigte ein Hausmeister 1986 Josef Beuys Fettecke. Beuys arbeitete gern mit Fett. Das ist natürlich kein typisches Kunstmaterial. Die meisten Deutschen tun es lieber auf ihr Brötchen als auf ein Bild. Das bringt mich zu der Frage, ist es eine subversive Form von Kunst, ein Kunstwerk zu zerstören? Ein kreativer Ausdruck, um zu sagen, unser Leben ist kurz und flüchtig, warum also nicht auch die Kunst? Vielleicht ist der Eingriff in Kunst ein Statement gegen Gesellschaftsstrukturen. Eine Reinigungsfachkraft putzt ein Kunstwerk kaputt. Das kann sogar Bensky nicht besser. Manche erschaffen im Chaos der Kunst ihre eigene Ordnung, andere sind ihres eigenen Glückes Schmied. Da war zum Beispiel die Kölner Künstlerin, die heimlich ihr eigenes Werk in die Bonner Kunsthalle schmuggelte. Die Besucherinnen und Besucher des Museums waren überrascht. Da war plötzlich ein Werk in der Ausstellung, das nicht im Katalog genannt wurde. Eine junge Frau mit langen Haaren. Was will die hier? Die junge Frau ist das australische Model Georgie Polks, das den Besucherinnen direkt in die Augen schaut. Die Mitarbeiter der Kunsthalle reagierten mit Humor. Sie veröffentlichten das Bild in den sozialen Medien mit der Bitte an die Künstlerin, das Geheimnis um ihre Identität zu lüften. Als die sich meldete, wurde sie sogar zur Kooperation eingeladen. Die Reaktion finde ich passend. Denn es passiert selten, dass ein Bild nicht aus einem Museum gestohlen, sondern in es hineingebracht wird. Weniger Glück hatte ein technischer Mitarbeiter der Pinakothek der Moderne in München. Er hatte die gleiche Idee und schmuggelte sein Werk in das Museum. Eine Weile hing es zwischen berühmten Werken. Niemand bemerkte es. Wie lange das war, will das Museum nicht sagen. Aber am Ende kam die Polizei. Nicht wegen der Aktion, sondern wegen des Schadens an den Wänden. Die Zeitungen berichteten. Immerhin wurde der Künstler so ein bisschen bekannt. Ob er wohl seine Kunst besonders ernst nimmt oder eben gerade nicht? Was kommt als nächstes? Eine Reinigungsfachkraft, die der Mona Lisa ein weniger ernstes Lächeln ins Gesicht malt? Der Gedanke ist sowohl erschreckend als auch irgendwie sympathisch. Im Juli 2022 ist Caroline Pereira aus Brasilien nach Stuttgart in Baden-Württemberg gekommen. Hören Sie, was sie über ihr erstes Jahr dort erzählt. Eigentlich hatte ich in Stuttgart mein zweites erstes Jahr in Deutschland. Ich habe 2014 nämlich schon einmal hier gelebt. Da habe ich in der thüringischen Stadt Ilmenau in der Nähe von Erfurt studiert. Das war eine der besten Zeiten in meinem Leben. Deshalb wollte ich zurückkommen und sehen, wie ist es in Deutschland zu arbeiten. Schon in Sao Paulo war ich Ingenieurin bei einer großen internationalen Technologiefirma. Bei dieser habe ich 2022 dann eine Stelle in Stuttgart bekommen. Die Stadt habe ich schon von meinem ersten Aufenthalt in Deutschland ein bisschen gekannt. In den ersten Monaten wollte ich viel von Stuttgart sehen, neue Leute kennenlernen und viele Events besuchen. 2014 habe ich schon einen Deutsch-Intensivkurs bis zum Sprachniveau C1 gemacht. Das habe ich 2022 online wiederholt. Immer wenn es möglich ist, spreche ich zum Üben Deutsch. Es gibt in Stuttgart eine größere brasilianische Community. Aber ich habe versucht, nicht zu viel Zeit mit den Leuten zu verbringen. Denn ich wollte die deutsche Kultur besser kennenlernen und nicht die ganze Zeit Portugiesisch sprechen. Der Dialekt in Stuttgart ist allerdings wirklich schwer zu verstehen. Wenn man etwas zum Beispiel mit ST schreibt, dann sprechen die Menschen das oft als Sch. Eine Sache hat mir in Stuttgart gefehlt. Weil die Stadt nicht so klein ist, habe ich gedacht, dass dort viele Events der LGBTQ+-Community stattfinden. Aber im Vergleich zu Sao Paulo ist Stuttgart konservativer. Deshalb bin ich dieses Jahr im April nach Berlin gezogen. Es war schon immer ein Traum von mir, einmal dort zu leben. Jetzt habe ich in Berlin eine Stelle bei meiner Firma bekommen. Bis heute war ich jedes Wochenende auf anderen Events. Speziell der Karneval der Kulturen hat mir sehr gut gefallen. Nächstes Jahr will ich mitmachen. Es ist mir wichtig, in der LGBTQ+-Community aktiv zu sein, zum Beispiel auch in Diskussionsgruppen. Diesen Wunsch kann ich in Berlin super realisieren. Neue Anfänge können schwer sein. Es ist wichtig, dann nicht aufzugeben, denn man findet immer nette Menschen. Aus Ihrer Erfahrung hat Caroline Pereira noch einen Tipp. In der Stadt empfehle ich einen Besuch der Museen von Mercedes-Benz und Porsche. Aber in der Region und überall in Baden-Württemberg gibt es wirklich sehr schöne Orte. Toll ist zum Beispiel die Karstquelle Blautopf in der kleinen Stadt Blaubeuren. Die intensive blaue Farbe des Wassers ist ein Naturphänomen. So viel Obst. Wiederholen Sie die Namen der Früchte nach dem Signal und hören Sie dann eine Erklärung dazu. Die Zuckermelone. Eine Zuckermelone ist groß, rund und außen hart. Innen ist sie süß und saftig. Die Wassermelone. Die Wassermelone ist oft noch größer und saftiger. Sie ist außen grün und innen rot und in Chats ein populäres Emoji. Die Weintraube. Diese kleine grüne oder violette runde Frucht ist süß. Aus ihr macht man Wein. Die Ananas. Für ein anderes alkoholisches Getränk ist diese Frucht gut. Die tropische Ananas braucht man für eine Pina Colada. Ihre harten Teile außen haben eine spezielle Form. Die Himbeere. Die Himbeere ist eine kleine rote Frucht. Sie ist süß, aber auch etwas sauer. Die Brombeere. Die Brombeere sieht ein bisschen wie die Himbeere aus, aber sie ist größer und violett. Die Johannisbeere. Die Johannisbeere ist eine kleine rote oder schwarze, saure Beere, die man ab Juni draußen sammeln kann. Die Feige. Feigen haben die Form von einer Birne. Sie sind außen weich und man kann sie frisch oder als Trockenobst essen. Die Pflaume. Die Pflaume ist eine gelbe oder dunkle ovale Frucht. Sie reflektiert das Licht besonders gut. Aber Achtung, den harten Teil innen, den Kern, kann man nicht essen. Die Kirsche. Die Kirsche ist eine kleine, rote, runde Frucht. Auch sie reflektiert das Licht besonders gut. Und auch hier ist es besser, vorsichtig zu sein, denn den Kern kann man nicht essen. Die Aprikose. Diese Frucht gibt auch einer hellen Farbe ihren Namen. Aprikosen sind klein und haben so wie Pflaumen und Kirschen innen einen Kern, den man nicht essen soll. Die Erdbeere. Erdbeereis ist auf der ganzen Welt bekannt. Diese rote, süße Frucht hat kleine, schwarze Punkte. Die Heidelbeere. Etwas größer als schwarze Johannisbeeren sind Heidelbeeren. Auch sie sind klein, blau und süß. Die Dattel. Datteln sind so süß, dass man damit auch Eiscreme ohne Zucker macht. Diese süße braune Frucht wird auch oft als Trockenobst gegessen. Die Mandarine. Eine Mandarine ist etwas kleiner als eine Orange und man kann sie leichter öffnen. In der Prüfung Deutschtest für Zuwanderer, Sprechen Teil 2, müssen Sie über ein Bild und Ihre Erfahrungen sprechen. Die Person, mit der Sie den Test machen, wird danach Fragen dazu stellen. Simulieren Sie nun die Prüfungssituation. Stoppen Sie das Audio und sehen Sie sich das Bild an. Erklären Sie, was Sie sehen und erzählen Sie dazu. Sprechen Sie circa eine halbe Minute lang und benutzen Sie ein paar der neu gelernten Wörter. Nach dem Signal sprechen die Prüferin und der Prüfungskandidat und Sie hören eine Modellantwort. Kommen wir nun zu Teil 2 unserer Prüfung. Sehen Sie sich bitte das Bild an. Was zeigt dieses Bild? Ich sehe viele verschiedene Sorten von Früchten. Da gibt es Beeren, zum Beispiel Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und Johannisbeeren. Aber auch größere Früchte, zum Beispiel eine Ananas und eine Wassermelone. Aus meiner Heimat kenne ich auch noch Weintrauben und Feigen, aber auch Mandarinen. Diese Früchte sind auch noch zu sehen. Im nächsten Teil des Gesprächs stellt die Prüferin eine Frage. Antworten Sie nach dem Signalton. Dazu können Sie das Audio wieder pausieren. Es gibt eine Modellantwort dazu. Was bedeuten Früchte für Sie und Ihren Alltag? Ich liebe es, meine eigenen Früchte zu sammeln, besonders Erdbeeren. Ich benutze sie gerne für verschiedene Desserts. Manchmal gehe ich im Wald spazieren und habe auch das Glück, Himbeeren zu finden. Auf dem Markt kaufe ich am liebsten Kirschen und Aprikosen. Und im Winter kaufe ich auch gerne Trockenobst und kandierte Früchte, besonders Datteln und Ananasstücke. Wenn oben ein Bus fährt und einem unten die Erde ins Gesicht fällt. Sie sind 2 von 15, die 1964 in einem Tunnel 57 Menschen von Ost-Berlin in den Westen bringen. Die kalten Temperaturen vergisst man nicht. Mit dem Rücken auf der nassen Erde, die Schaufel in der Hand und mit dem Fuß in die Erde stoßen. Nur so bekommt man in der Röhre Stücke aus der Wand. Immer wieder fallen auch Teile davon in die Haare, ins Gesicht. Einen Tunnel von West-Berlin aus unter der Mauer graben und nach 150 Metern in Ost-Berlin wieder nach oben kommen. Kein Plan war so verrückt wie dieser. Und immer die Angst. Davor, dass man plötzlich entdeckt wird. Oder dass der Tunnel einstürzt. Diese Momente, wenn die Erde vibriert, weil hoch oben wieder ein schwerer Bus der Berliner Verkehrsbetriebe fährt. Das vergisst man nie, erzählt Klaus Michael von Keusler. Und Peter Schulenburg sagt, wir haben Glück gehabt, dass alles gepasst hat. Beide sind 1939 geboren und im Jahr 1964 Teil einer Gruppe von Fluchthelfern. Viele von ihnen wollen Verwandte oder Freundinnen und Freunde in die Freiheit holen. Andere sind schon selbst geflohen. Und manche, wie der spätere Jurist Schulenburg, wollen nur das. Etwas gegen die Mauer machen. Am Ende werden daraus viele Monate Graben für die beiden Studenten und für Schulenburg ein Jahr im DDR-Gefängnis, weil er als Kurier auffliegt. In einem Hinterhof der Strelitzer Straße 55 im früheren Ost-Berlin stand der Schuppen, in dem der Tunnel endete. Er heißt Tunnel 57, weil er 57 Menschen im Oktober 1964 in die Freiheit brachte. Die erfolgreichste Fluchtaktion unter der Erde. Sie beginnt damals in der Bernauer Straße 97 in West-Berlin in einer geschlossenen Bäckerei. Sie ist der ideale Ort für einen Tunnelbau, mit viel Platz für die Erde. Die Fluchthelfer mieten den Keller offiziell als Fotoatelier. Dort geht es 10 Meter vertikal nach unten. Dann eine Röhre. In ihr bewegen sich die Fluchthelfer kriechend. Immer nur eine Person kann den Tunnel vorbereiten. Nach 2-3 Stunden wird gewechselt. Irgendwann basteln sie eine Rohrleitung, um frische Luft zu bekommen. Nur wenn es oben laut genug ist, benutzen sie einen Presslufthammer. Bis zu 15 Studenten arbeiten im Wechsel am Tunnel. Das war schon spannender, als Scheine für das Jurastudium zu machen, sagt Schulenburg, der mit von Keusler die Aktion dokumentiert hat im Buch Fluchthelfer. Viele Fluchtpläne haben nach dem Mauerbau nicht funktioniert. Schulenburg und von Keusler haben 1964 schon Erfahrung damit. Einmal wurden sie zu Baubeginn von Nachbarinnen und Nachbarn enttarnt. Ein anderes Mal stürzte ein Tunnel ein. Fast absurd ist, dass die Gruppe aus späteren Juristen, Ärzten oder Physikern nicht entdeckt wird, als sie unter den Grenzanlagen gräbt. Die Enttäuschung kommt nach 176 Tagen Arbeit. Stimmen die Rechnungen? Ist der Tunnel nun am Haus in der Strelitzer Straße angekommen? Endlich stoßen von Keusler und Schulenburg vorsichtig durch die Oberfläche. Dann der Schock. Sie sind an einer komplett anderen Stelle, nämlich mitten auf einem Kohlenlagerplatz. Nur drei junge Frauen gelingt die Flucht. Dann wird der Tunnel vom Kohlenhändler entdeckt und von den DDR-Volkspolizisten gesprengt. Aber statt aufzuhören, fangen sie noch einmal neu an, an der fast gleichen Stelle, weil das die Grenzer sicher nicht erwarten. Wieder graben sie mehrere Monate. Und dieses Mal kommen sie an einer besseren Stelle heraus. In einem Toilettenschuppen auf dem Hinterhof der Strelitzer Straße 55. Sofort werden Kuriere nach Ost-Berlin geschickt. Es werden Personen informiert, von denen man weiß, dass sie die Absicht haben, in den Westen zu gehen. In den beiden nächsten Nächten werden sie einzeln oder in kleinen Gruppen auf den Hinterhof gebracht. Manche Flüchtlinge bekommen Panik, als sie die enge Röhre sehen. Insgesamt 57 Menschen kriechen durch den Tunnel. Einige von ihnen sind kleine Kinder. Als in den ersten Stunden des 5. Oktober 1964 Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit in den Hinterhof kommen, denken die Studenten zuerst, dass dort noch mehr Flüchtlinge kommen. Aber dann sehen sie die Waffen. Sie laufen schnell zum Tunneleingang. Während Volkspolizisten auf sie schießen, schießt der Student Reinhard Furrer, später der erste deutsche Astronaut, zurück. Der Grenzsoldat Egon Schulz stirbt. Die DDR-Propaganda nennt ihn ein Opfer von Menschenhändlern. Erst Jahre später wird bekannt, dass eigene Kameraden den Grenzer tödlich getroffen haben, was das Ministerium für Staatssicherheit der DDR die ganze Zeit wusste. Von Keusler und Schulenburg ist wichtig zu sagen, dass sie bei der Aktion keine finanzielle Motivation hatten. Den Tunnel bezahlten sie mit Spenden. Heute ist an der Bernauer Straße die Gedenkstätte Berliner Mauer. An den Tunnel erinnern Markierungen auf dem Boden. Den Namen Tunnel 57 auf einer der Markierungen kann man leicht übersehen. Eine junge Frau verbringt ihre letzte Woche in München. Sie zieht um. Und hat alles geklappt? Habt ihr eure Möbel verkauft? Das Sofa mussten wir leider für ziemlich wenig Geld verkaufen. Da ist ein Fleck drauf, der geht einfach nicht mehr weg. Aber alle anderen Sachen sind sofort weggegangen. Das war gut, denn wir brauchen das Geld unbedingt. Diesen Monat gehen mindestens 2000 Euro für den Umzug weg. Das ist viel Geld. Freust du dich immer noch, dass ihr aus München weggeht? Unsere Freunde werden uns fehlen, aber wir freuen uns sehr auf Wien. Du musst uns unbedingt besuchen kommen. Wie geht es dir denn? Ganz gut. Nur mein Zahn macht mir ein bisschen Probleme. Ich hoffe, die Schmerzen gehen einfach wieder von selbst weg. Aber sonst ist alles okay. Gehst du heute Abend noch weg? Keine Ahnung. Ich habe noch keine Pläne. Du? Lass uns doch in den Biergarten gehen. Ausgehen in München. Da darf der populäre Gärtnerplatz nicht fehlen. Wo ist denn der Udi? Der hat sich schon auf die Socken gemacht. Er wollte noch ein paar Sachen einkaufen, bevor wir uns dann alle am Gärtnerplatz treffen. Oh nein! Der sollte mir doch noch was mitbringen. Warte kurz, ich schreib ihm noch schnell. Da wirst du wenig Glück haben. Schau mal, sein Handy ist hier. Ärgerlich, aber vielleicht holt er ja was zum Vorglühen. Bestimmt. Wir wollen doch heute Nacht die Stadt unsicher machen. Ach, endlich mal wieder mit der alten Clique um die Häuser ziehen. Wir müssen nur aufpassen, dass sich die Resa nicht so früh vom Acker macht wie letztes Mal. Na gut, dann mache ich jetzt auch mal die Fliege. Ich will mich nämlich noch schnell umziehen. Und ich bringe dann auch noch was zum Gärtnerplatz mit. Weggehen kann im Deutschen verschiedene Bedeutungen haben. Und viele verschiedene Ausdrücke können weggehen bedeuten. Hören Sie die Beispiele und wiederholen Sie sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Erklärung dazu. Mach dich endlich auf die Socken. Wenn man sich auf die Socken macht, steht man auf und geht los. Hier heißt das also, geh endlich los, geh weg. Er hat sich vom Acker gemacht, bevor es unangenehm wurde. Ein Acker ist ein Stück Land, auf dem ein Bauer zum Beispiel Kartoffeln pflanzt. Wenn sich jemand vom Acker macht, dann geht er, meistens weil es Probleme gibt oder man unglücklich ist. Ich mach die Fliege. Eine Fliege ist ein kleines schwarzes Insekt. Es kann fliegen und bleibt oft nur kurz irgendwo an einer Stelle. Wer die Fliege macht, ist jetzt gleich schnell weg. Lass uns gemeinsam die Stadt unsicher machen. Wenn jemand die Stadt unsicher macht, geht er lange aus, um sich zu amüsieren. Dasselbe bedeutet der Ausdruck, um die Häuser ziehen. Nun sind Sie an der Reihe. Sie hören Sätze. Am Ende fehlt immer eines dieser Wörter. Socken, Acker, Fliege, unsicher, Häuser. Ergänzen Sie die Sätze nach dem Signal. Der Typ will hier nur Stress. Merkt er denn gar nicht, dass wir nicht reden wollen? Wann macht er sich endlich vom Acker? Die beiden sind wirklich ein ungleiches Paar. Sie braucht Stunden vor dem Spiegel. Und ihre Frau macht sich immer sofort auf die Socken. Ich war schon so lange nicht mehr tanzen. Wann ziehen wir mal wieder gemeinsam um die Häuser? Sieh mal, dein Bus kommt gleich. Wir sprechen später einfach am Telefon weiter. Los, das ist der letzte Bus. Mach besser die Fliege. Morgen heirate ich, aber heute Abend, da machen meine Freunde, ein paar Freundinnen und ich noch einmal die Stadt. Unsicher. Ein Abend, ein Ort und eine genau bestimmte Gruppe an Menschen. Dinnerparty-Filme sind in den letzten Jahren ein Trend in der europäischen Comedy. Da darf ein klassischer Spieleabend nicht fehlen. Die Deutschen lieben Spieleabende. Man trifft sich bei Freunden zu Hause, spielt Karten oder Brettspiele. Das Setting ist intimer als im Club. In den eigenen vier Wänden oder im Zuhause der anderen fühlt man sich tendenziell wohler. Und wenn man die Leute noch nicht so gut kennt, dann lernt man sie beim Spielen bestimmt besser kennen. Das erhofft sich auch Jan. Er ist seit kurzem in einer Beziehung mit Pia. Der Abend bei Caro und Oliver ist die Gelegenheit, Pias Freundeskreis endlich mal genauer kennenzulernen. Was weder er noch Pia wissen, ihr Ex-Freund Matthias kommt auch. So wird aus dem gemütlichen Spieleabend ein Rangkampf unter Männern. Und nicht nur zwischen den beiden. Auch der Gastgeber Oliver möchte vor den anderen gut dastehen, vor allem im Spiel. Und das, obwohl es bei vielen Gesellschaftsspielen eigentlich keine Verlierer gibt. Man spielt, bis alle Karten gezogen, alle Witze ergänzt und Wahrheiten erzählt sind. So sind es immer die schlechten Verlierer, die sich trotzdem Kategorien wie Sieg und Niederlage wünschen. Verlierer muss es schließlich doch immer geben. Und wenn sich Jan und Matthias für ein Tischtennisduell nackt ausziehen müssen, vielleicht auch zwei. Dort, wo die Egos groß und fragil sind, fallen am Ende nicht nur die Hosen. Auch die Masken fallen und das im Zuhause der anderen. So gemütlich ist der Spieleabend dann doch nicht. Denn auch das lieben die Deutschen. Sadistischen Humor, mit besonders vielen Demütigungen. Wie schreibt man, was man spricht? Und wie sagt man, was da steht? Sprach- und Sprechtrainings machen das klarer, mit jeder Übung ein bisschen mehr. Und so auch dieses Diktat. Nehmen Sie sich etwas zu schreiben, also Papier und Stift oder ein Gerät, auf dem Sie auch auf Deutsch tippen können. Sie hören Sätze aus diesem Deutsch-Perfekt-Audio. Jeden einmal komplett und dann in Segmenten und Wiederholungen. Am Ende hören Sie alles noch einmal ganz, aber ohne Satzzeichen. Nur wenn es oben laut genug ist, benutzen Sie einen Presslufthammer, Punkt. Nur wenn es oben, laut genug ist, benutzen Sie einen Presslufthammer, Punkt. Einen Presslufthammer. Punkt. Nur wenn es oben laut genug ist, benutzen Sie einen Presslufthammer. Manche erschaffen im Chaos der Kunst ihre eigene Ordnung, Andere sind ihres eigenen Glückes Schmied, Punkt. Manche erschaffen im Chaos der Kunst, ihre eigene Ordnung, Andere sind ihres eigenen Glückes Schmied. Punkt. Manche erschaffen im Chaos der Kunst ihre eigene Ordnung. Andere sind ihres eigenen Glückes Schmied. Bei diesem Diktat hören Sie eine Jahreszahl. Schreiben Sie das Jahr in Zahlen. Später sprühte Lumit die Wände von Privatleuten voll, 1993 auch das Badezimmer von Münchens Oberbürgermeister Christian Ude. Punkt. Später sprühte Lumit die Wände. Voll, Nineteen ninety-three, also das Badezimmer. Das Badezimmer von Münchens. Von Münchens Oberbürgermeister Christian Ude. Punkt. Später sprühte Lumit die Wände von Privatleuten voll. 1993 auch das Badezimmer von Münchens Oberbürgermeister Christian Ude. Und fertig. Ach so, ja, die Lösung dazu gibt es im Booklet von Deutsch Perfekt Audio. Super Tipp. Danke, Peter. Danke dir, Dascha. Dann hören wir uns wahrscheinlich das nächste Mal wieder. Sehr gerne. Tschüss.